der du so lustig rauschtest, du heller, wilder Fluss, wie still bist du geworden, dich keinen Scheidegruß. Mit harter, starrer Rinde hast du dich überdeckt, liegst kalt und unbeweglich im Sande ausgestreckt. In deine Decke grab ich mit einem spitzen Stein den Namen meiner Liebsten in Stund und Tag hinein. Den Tag des ersten Grußes, den Tag, an dem ich ging. Um Namen und Zahlen windet sich ein zerbrochener Ring. Mein Herz, in diesem Bache erkennst du nun dein Bild, ob's unter seiner Winde wohl auch so reizend schlägt.